Deutschlandfunk. Freistil. Die Zeiten, als ein Auto in Deutschland das Statussymbol schlechthin war, scheinen vorüber. Nicht nur, dass der Pkw-Absatz in Europa drastisch eingebrochen ist, nicht nur, dass die jungen Erwachsenen sich nicht mehr für glitzernde Flitzer interessieren, das seelische Getriebe der Automobilität scheint ganz grundsätzlich ins Stocken gekommen zu sein. Die Auto-Euphorie ist weg. Liegt es am Ökogewissen oder daran, dass das Befahren von Datenautobahnen via Laptop und Smartphone kultiger und spaßiger geworden ist? Aggressiv und bullig, das ist nämlich ein schickes Auto. Der muss bereit sein. Wenn man den in den Rückspiegel sieht, muss man Angst bekommen. Verstehen Sie, was ich meine? So, allein der Sound, ja? Auto ist out. Vom Aussterben eines Statussymbols. Ja, wenn ich einen Lamborghini hinter mir habe, da kriege ich Angst. Ja, dann fahre ich doch ganz alleine auf der Seite. Bei Porsche, wissen Sie was, da tut sich gar nichts bei mir. Da tut sich nichts in der Hose, da tut sich nichts. So, und bei Lamborghini und Ferrari, da sieht man schon von Weitem und dann hört man noch. Und hier. Ja. Ein Feature von Ulrich Land. Hier meldet sich der Asphaltflüsterer Stop and Go, Ihr persönliches Radio-Navi. Danke, dass Sie mich eingeschaltet haben. Mit mir brauchen Sie keine Verkehrsschilder, keine Zuflussregelung, keine Leitplanken. Über den weiteren Reiseverlauf werde ich Sie rechtzeitig informieren. Aber seien Sie schon an dieser Stelle vorgewarnt, es geht bergab, steil bergab. Hat den angenehmen Vorteil, Sie brauchen wenig Sprit. Ich finde es toll, den Fahrtwind um die Ohren zu haben. Also es ist sicher die Freiheit. Die PS und dem Po, ja, und auch der Motor, das ertrönt dann, man spürt es ja. Veho ergo sum. Ich fahre, also bin ich. Indes, während in den USA, in Russland, Japan und in den Schwellenländern die Zahl der Pkw-Neuzulassungen 2012 um teils weit über 10% zugenommen hat, befindet sich hierzulande das Auto des deutschen liebstes Kind auf dem absteigenden Ast. Absolutes Schneckentempo. Was ist das für eine Autobahn, die noch mehr Verspätung hat als jede Eisenbahn? Heiß, abartig heiß hier drin. Natürlich ist die Klimaanlage mal wieder platt, logisch. Kannst du die Fenster aufreißen, soweit du willst? Nein, nein, bloß das nicht. Könntest dich ja gleich in den Auspufftopf setzen. Also voran, nur voran. Die Zahl der Pkw-Neuzulassungen in Deutschland ging seit dem Jahr 2000 um etwa 10% zurück und liegt heute bei etwas über 3 Millionen jährlich. EU-weit bewegt sich der Rückgang der Pkw-Neuzulassungen allein in den Jahren 2012-2013 je nach Marke zwischen 16% und 1%. Am dramatischsten verlor Opel an Boden. Und praktisch die gesamte Oberklasse, wo der Bedarf um 14% zurückging. Und auch im ersten Halbjahr 2013 fiel hierzulande die Zahl der Neuzulassungen weiter, im Vergleich zum Vorjahr um 4,7%. Diesen Einbruch kontern vor allem asiatische Marken, die im preiswerten Marktsegment unterwegs sind. Kleinwagen generell konnten ihren Absatz um 20% steigern. Mit derlei Kutschen allerdings kann man definitiv nicht angeben. Das Auto als Prestigeobjekt scheint perdu. Dabei galt es jahrzehntelang als das sichtbarste Insignium der Selbstidentifizierung, womit man sich landauf, landab zeigen konnte. Wer heutzutage danach Ausschau hält, wo das Auto noch als Vehikel, mit dem man sich identifiziert, gelebt wird, muss sich unter die Oldtimer-Freunde und Förderer mischen. Man fährt mit Freude, man fährt mit Stolz. Das sind lachende Gesichter, das sind strahlende Augen. Wie in den guten alten Zeiten, als das Wünschen noch geholfen hat und das Auto noch nicht problematisiert werden musste. Man spürt die Fahrerin und alles, das ist nicht wie heute mit ESP und ABS und so weiter. Da einfach die Spur zum Beispiel halten sie nicht mehr. Man ist unsicher in der Lenkung natürlich. Ja, auch die Federung, die waren sehr hart und da spürt man mehr oder weniger jeden Stein, jedes Schlagloch, jede Bodenwelle. Das gehört auch dazu. Man will es spüren, sonst würde man sich ein Mercedes kaufen. Pensionierter Englischlehrer und passionierter Oldtimer-Fahrer. Reden Sie mir nicht von fetten Mercedes und Audis, die verabscheue ich. Auch wenn das Prestigeobjekte sein können oder sind, oder gerade vielleicht dadurch. Ich bin auch ein Oldtimer und interessiere mich seit Jahren für englische Fahrzeuge und besitze selber ihre 5 Stück und pflege die und die beschäftigen mich das Jahr hindurch. Ja. Sind da wirklich Automobile mit Charme, die haben diesen wahnsinnig tollen Charakter, was da drin steckt. Was ja dann beim Fahrer auch rübergeht. Ich habe noch einen Marcos, wenn Sie dieses Fahrzeug kennen. Ja, ist etwas ganz Besonderes. Kleinseriefahrzeug, nach einigen Jahren Bancarotta gemacht und so weiter. Mit dem identifiziere ich mich schon sehr. Ja, weil es ihn am wenigsten gibt. Die Leute drehen sich um, oder? Sie schauen so. Und das tut einem noch gut. Mein Auto, das bin ich. Mein Liebling ist Morgan Plus 8. Ein relativ seltenes Objekt von 1973. Oldtimer-Händler Marcel Wiedler über seinen Roadster-Klassiker aus England. Einen offenen Zweisitzer in Holzrahmenbauweise. Puristisches Interieur und extreme Beschleunigungswerte aufgrund der leichten Konstruktion. Im Gebrauchtwagenhandel ab 35.000 Euro aufwärts. Das Lausbubenauto. Da kann man sich austoben. Das Ding geht wie die Hölle, schreit los und ist genauso knallgelb wie der da. Und wir sind eigentlich die Piloten wie verschweißt in diesem gelben Ding, haben einfach nur Spaß damit. Wir kennen dieses Phänomen des demonstrativen Konsums. Wir wollen irgendwie durch die Dinge, die wir haben, zeigen, zu welcher sozialen Schicht oder zu welcher Gruppe wir gehören. Ja, vielleicht zu der Gruppe der Hipster, zu der Gruppe der Aussteiger, der Ökos, vielleicht zu der Gruppe der Wohlsituierten, der Gutverdienenden. Und irgendwie scheint das in uns drin zu sein, dass wir immer in diesen sozialen Hierarchien denken. Philipp Hübel, Philosoph und Utopieforscher in der Autostadt Stuttgart. Wir wollen abstrakt natürlich eine egalitäre, gleiche Welt, aber irgendwie wollen wir selber so ein bisschen höher sein in unserer sozialen Gruppe als die anderen, uns ein bisschen besser fühlen. Vielleicht war es früher das Reitpferd und heute ist es halt zum Großteil in vielen Ländern noch das Auto, aber das kann wiederum auch umkippen. Ja, wenn das Auto nicht mehr diese positiven Assoziationen weckt, sind es dann andere Dinge. Vielleicht ist es das seltene Ölgemälde, das man an der Wand hat oder ein schönes Fahrrad. Oh. Menschen gehören zu den ganz wenigen Spezies, die ihr Imponiergehabe auf Gegenstände übertragen. Mit einer donnernden Brüllstimme kommt man nicht mehr weiter, also wird das archaische Belfern übersetzt und ersetzt durch das Röhren des Fortbewegungsmittels. Ich fahre am liebsten mit dem, der da im Hintergrund steht. Wurde am 7. Juni 1901 in Basel abgeliefert. Ich bin der 4. Besitzer. Und das ist so eine Liebe, die vor 5 Jahren begonnen hat. Und wenn irgend möglich, fahre ich mit dem aus. Man kann nicht zu jeder Tageszeit, weil nachts hat es kein Licht, ist verboten. Man darf nicht durch einen Tunnel durch. Es fährt nur 30. Aber etwas ganz Wahnsinns, wenn man sich dann immer vorstellt, das ist aus der Zeit, als die Autos am Entstehen waren. Stefan Musfeld, Besitzer eines Oldtimer-Museums in der Nähe von Basel. Ein Einzylindermotor mit Zweiradbremsen, Speichenrädern und das Fahrzeug ist komplett original, im ersten Lack, erstem Leder und alles mit den alten Lampen. Ja, als das Fahrzeug in Basel abgeliefert wurde, hatte es etwa 20 Autos in Basel. Die hatten dann noch eine Peitsche dabei, um die Hunde abzuwehren, weil das war für die Tiere etwas ganz Neues. Ausgeliefert knapp 15 Jahre nach dem Benz-Patent Motorwagen Nummer 1 des Erfinders Karl Benz, womit 1886 die Ära des modernen Automobils eingeläutet wurde. Zum Bremsen hat es nur eine Handbremse. Man kann nicht immer so schnell bremsen, wie man will, und für das gibt es dann noch die Hupe. Jetzt will sie nicht mal. Kannst dir und all den anderen hier auf dieser vollgepfropften Straße getrost einen Vogel zeigen? Einen mit gebrochenen Flügeln? Warum um alles in der Welt rollen eigentlich außer dir noch all die anderen in ihrer Kapsel durch die Gegend? Muss doch nicht jeder Depp dem Gott Individualverkehr huldigen. Auch wenn sich in den Industrieländern und speziell in Deutschland die Wertschätzung des Autos deutlich vermindert hat, steigt der weltweite Autobestand nach wie vor kontinuierlich an. 2010 knackte er die 1-Milliarde-Marke. In Deutschland kommen statistisch auf jeden Einwohner 0,6 Kraftfahrzeuge. Für fast jeden also, ob Baby oder Greis, ist hierzulande ein Automobil zugelassen. Stop and Go stellt für Sie ein fahrbares Panoptikum der Automobilgeschichte bereit. Erfinder, Fuhrleute, technikbesessene Ingenieure. Die flotte Brünette mit kochendem Benzin in den Schlagadern. Kommunikationsmanager, die auf dem Weg zum nächsten Meeting Stau stehen. Da gibt es ganz klare Gender-Unterschiede. Also die schnellen, großen, teuren Autos mit viel PS und großem Hubraum, das wollen eher die Männer haben. Frauen sind dafür nicht so anfällig. Frauen sind ein bisschen pragmatischer. Die sehen vielleicht den ästhetischen Aspekt, das muss dann schön sein irgendwie, aber die schauen eher auf das Funktionale, während es für Männer wirklich das Wichtige ist, zu sagen, ich habe dieses große Auto. Deshalb bin ich auch selber groß. Das Auto, das man sich erwirtschaftet hat und so dann als Trophäe mit stolz geschwellter Brust durch die Stadt schaukelt. Als Potenzbeweis und als Leistungsnachweis für harte Arbeit. Das ist natürlich ein sehr emotionales Produkt. Und Herbert Kohler, Leiter der Entwicklungsabteilung bei Daimler-Benz. Sehr emotional, weil ich mich beweisen will, weil ich zeigen will, über Größe, früher über PS, heute vielleicht eher ein gewisses Understatement, zu sagen, ich habe zwar ein großes Auto, aber es verbraucht unglaublich wenig, bis hin zum Thema, ich fahre elektrisch. Ich habe den Schritt schon gemacht. Früher gab es schon eine viel größere Klassifizierung, welches Auto sich wer leisten konnte oder durfte. Und damals durfte man mit Stolz noch zeigen, was man erschaffen hat. Und die wenigsten wissen ja, wie viel Geld überhaupt dahinter steckt. Ne? Was vor 50 Jahren 20.000 D-Mark gekostet hat, das kriegen sie heute für 100.000 Euro. Ist halt so. Das sind ausnahmslos Barzahler. Insofern dient oder diente doch das Auto zur Selbstbewertung und Aufwertung. Indes Spaßbremse Nummer 1. Genau diese Qualitäten büßt das Auto als Massenprodukt ein. Tendenziell sehen heutigen Tags eh alle Autos ähnlich aus. Nicht nur, dass die Designer das Pulver der wirklich außergewöhnlichen Kfz-Gestaltungsideen scheint verschossen haben, nicht nur, dass sie gnadenlos voneinander abkupfern, nicht nur, dass die Hersteller auf 10, vielleicht 20 Global Players zusammengeschnurrt sind, nicht nur, dass die Designvielfalt durch die sicherheitstechnischen und die finanziellen Vorgaben eingezäunt wird, vor allem scheint man den Kunden keine wirklich großen Abweichungen vom Gewohnten mehr zumuten zu wollen. Nuancen? Ja. Grundlegende Differenzen? Eher nicht. Denn wer will das Absatzrisiko verantworten? Und so ist es um die Alleinstellungsmerkmale der Autos geschehen. Sind zum Privileg der Oldtimer-Freaks verkommen. Dein Auto, Mann. Automobil, sich und dich fortbewegend. Dieser fantastische Ort, der an keinen Ort gebunden ist. Wo du aber trotzdem, wenn du in den Rückspiegel blickst, neben dem Verkehr hinter dir, gleichzeitig die Babyschuhe deiner Tochter siehst. Statt des fremden Hintermanns den eigenen Hintergrund siehst. Dein Auto ist ein Privatraum, der sich durch den öffentlichen Raum bewegt. Souverän, stolz, seiner selbst und seiner Beweglichkeit sicher. Und das willst du um Himmels Willen nicht gefährden. Also schön langsam. Auch wenn du diesen Vorsatz hinter der nächsten Kurve wieder vergessen hast und auf die Tube drückst. Grandios, wie dieser fahrende Blechkokon auf Touren kommt und die Schleifen des Autobahnknotens aufzieht. Verdammt, das rot blitzende Auge des Falken kostet mich wie ein Vermögen, die Knolle. Stop and Go, Ihr persönliches Radionavi, ist zur Stelle und öffnet die Flügel des hochgotischen Altars der Drive-In-Basilika, lässt im Auge des Verkehrsstromwirbels das verlorene Paradies wuchern, die Streusalzcontainer in ein Seewasser-Aquarium für Punktesammler mutieren, lässt das Highway-durchzogene Atlantis hinter den Leitplanken auftauchen. Mobilität, individuelle Mobilität steht für unsere Begriffe weiterhin ganz oben auf der Wunsch- und Werteskala der Menschheit. Dafür steht im Grunde das Automobil seit seiner Erfindung. Wir sind sehr davon überzeugt, dass das Automobil weiterhin die Chance hat, genau dieses darzustellen. Dieses Fortbewegungsmittel passt einfach in dieses Menschenbild zu einem Single-Dasein. Ja, also man ist alleine, man kann selbst bestimmen, ob ich meine Musik anmache oder ausmache, wie viel Grad es in meinem Auto sein soll, kann ich auch selbst einstellen und kann ansonsten mit meinen Gedanken allein sein und niemand stört mich da. Athena Pantheos, Jungphilosophin an der Uni Duisburg-Essen. Freiheit in dem Sinne, dass man alles machen kann, was man will. Allmächtig ist so ein doofes Wort. Dass man imstande ist, über Geschwindigkeit zu verfügen, also auszubrechen aus einem bestimmten Tempo und auszubrechen aus der Langsamkeit und aus dem Trott. Kommt die Chose schon ins Stocken? Vor dir ein Rentner, der nichts anderes zu tun hat, als im Stau zu stehen. Dieser Froschgrüne, da kommt ständig dieser froschgrüne Cinquecento ins Blickfeld. Wer weiß, wie oft du den jetzt schon überholt hast. Und der dich? Was erdreistet die Frau sich, die ganze Zeit deine Fantasie anzufeuern? Eine dunkle Schönheit, wie es aussieht. Was tun? Deine Telefonnummer groß auf einen Zettel schreiben und gegens Beifahrerfenster drücken? Oder Beim Radiosender anrufen, den die dann nebenan vielleicht auch gerade hört? Mist, jetzt ist er weg, der kleine Frosch, auf der rechten Spur durchgestartet. Und du klemmst links in der Schlange und kommst nicht rüber, partout nicht. Gefangen in dieser absurd langsamen Blechlawine zwischen Schaltschutzwänden, Schilderwäldern. Plötzlich ist der wunderbare Widerspruch des Fahrens außer Kraft gesetzt, dass draußen alles im Affentempo vorbeijagt und drinnen herrscht Stillstand. Hier, jetzt ist draußen auch Ruhe, Stillstand. Nichts bewegt sich draußen schneller als drinnen, gar nichts. Verdammte Hacke, du willst weiter, willst raus hier und los und voran. Spaßbremse Nummer 2. Es ist natürlich schon cool, wenn man sich vorstellt, ich kann einfach überall hinfahren, wo ich will und bin nicht an irgendwelche Zugfahrpläne gebunden oder an irgendein Flugzeug. Da hat man dann schon das Gefühl, ja, das ist frei sein, ne? Nelly Polit, Studentin. Wir gehen einfach mal auf eine Tour, eigenständig mit dem Auto, ja, durch Australien durch. Das ist cool. Das ist frei. Ja, ich bin weg. Indes. Es ist jetzt nicht so, dass es für mich der Inbegriff der Freiheit ist. Also die Freiheit sehe ich eher im Selbstständigsein, im Ausziehen vielleicht, im neue Sachen entdecken, im Studieren sehe ich die Freiheit, aber nicht im Auto. Das ist keine große Sache mehr. Ich meine, also Freiheit ist ja was fast unerreichbar scheint. Und ein Auto, das ist ein Fingerschnipp away. Perdu, perdu. Der Freiheitsdrive ist perdu. Ist das eine Freiheit, sich mit dem Auto fortzubewegen, oder ist das irgendwie doch eine Last? Man ist ja gezwungen, mit dem Auto zu fahren, dass man flexibel ist, dass man bereit ist, einen Job abzunehmen, das irgendwie 50 Kilometer weiter liegt als dort, wo man wohnt. Das klassische Spritztürchen ist komplett aus der Mode gekommen, das Fahren allein um des Fahrens willen. Bei jedem, der zu denken in der Lage ist, hockt stets das schlechte CO2-Gewissen auf dem Beifahrersitz. Spaßbremse Nummer 3. Es muss funktionieren. Vier Räder haben, ein Steuerrad, das wär's. Und genug Platz. Ein Auto ist für mich ein Fortbewegungsmittel, mehr nicht. Ich glaube nicht, dass es einen Trend in der Form gibt, die Verweigerung zum Automobil. Und wenn solche Diskussionen geführt werden, dann typischerweise am Standort Deutschland. Wir erleben weltweit eine ganz andere Entwicklung und Bewegung dazu. In der Tat. Im Jahr 2012 hat Mercedes mit über 1,3 Millionen so viele Autos produziert wie nie zuvor. Und unter die Leute gebracht. Weltweit. Die Einbrüche beschränken sich auf Europa. Was die Sache nicht weniger dramatisch macht. Immerhin ist Deutschland das Kern- und Ursprungsland der Automobilindustrie und bis heute ein weltweiter Trendsetter. Und hierzulande ist für viele das Thema Auto kein Thema mehr. Der fahrbare Untersatz ist zur fahrenden Selbstverständlichkeit geworden und wird allenfalls dann thematisiert, wenn er eben nicht mehr fährt und in die Werkstatt geschoben werden muss. Ich erinnere mich an so Anekdoten, die Bekannte von mir erzählt haben, als sie dann das erste Mal mit ihrem Westauto dann kurz nach der Maueröffnung durch Ostdeutschland gefahren sind und dann manchmal in den Dörfern nicht weiterfahren konnten, weil die umringt wurden von Bewunderern, die zum ersten Mal jetzt so einen Porsche oder einen Mercedes sehen. Und das ist sicherlich innerhalb von ein paar Monaten verschwunden. Heute ist es Normalität. Und das geht halt sehr schnell bei uns, dass wir uns an neue Zustände gewöhnen. Deshalb auch die Bemühungen der Autoindustrie, sich immer wieder was Neues auszudenken, womit der Kaufwille angestachelt werden kann. Indes, hinsichtlich des Fahrens, des Fortbewegens selbst, gibt es nicht mehr allzu viele Stellschrauben, an denen sich was verbessern lässt. Die den gegebenen Verkehrsverhältnissen angemessenen Höchstgeschwindigkeiten sind erreicht. Das 3-Liter-Auto findet zwar kaum Käufer, steht aber längst bereit. Die Kapazitäten unserer Straßen sind ausgereizt und weiterer Landschaftsverzehr durch Straßenbau dürfte kaum noch durchzusetzen sein. Also muss man Ausschau halten nach Schnickschnack. Dabei lagen bislang die Requisiten noch mehr oder weniger im Bereich des Nützlichen. Autoradio, Schminkspiegel, Zigarettenanzünder, Heizungsgebläse, Freisprechanlage, Kaffeebecherhalter, Klimaanlage, Navi. Mittlerweile aber ist der Lifestyle mit Kaffeemaschine, Rückenmassage und ähnlichem Firlefanz ins Auto eingestiegen. Sodass man sich die Frage stellen muss, bei wie vielen Apps hört das Auto auf, Auto zu sein? Schwierig, ganz schwierig, ganz schwierige Frage. Wenn Sie solche Dinge beginnen, Wellness on Wheel, haben wir begonnen, als die jetzige neue S-Klasse auf Kiel gelegt wurde, 2005. Dann gab es natürlich Stirnrunzeln. Mein Gott, wer braucht das? Und siehe da, die Entwicklung gibt der ganzen Geschichte recht. Das Thema Beduftung in der S-Klasse, auch eine ganz emotional geführte Diskussion. Sie wird sehr gut angenommen. Noch nicht lange her, da baumelten diese unsäglich stinkenden Schaumgummibäumchen am Rückspiegel. Dass man Massagefunktionen im Sitz anbietet, dass wir Wärme, Kälte entsprechend anbieten oder Möglichkeiten bieten, neudeutsch Powernapping mal kurz durchzuführen, solche Dinge. War das Schläfchen am Steuer nicht immer der Feind des Autofahrens? Schon. Indes? Vielleicht ersetzt der Autopilot bald auch die Raststätte und andere Rekreationseinrichtungen. Da sage ich, mach mir kein Krankenhaus da draus. Auf der anderen Seite, wir erleben ja, dass Menschen mit so Armbändern rummarschieren, die 24 Stunden am Tag irgendwie Puls aufschreiben und. Die Frage heißt, brauchen wir das zukünftig in unseren Fahrzeugen? Rational diskutiert, wenn wir sagen, nee. Und vielleicht haben wir es in 3-4 Jahren als tollen zusätzlichen Anreiz für Kunden an Bord. Das Auto ist also auf dem besten Weg, zum mobilen Lazarett für die Geräderten der gelangweilten Dienstleistungsgesellschaft zu werden. Diese winzige, kugelrunde Inselwelt, wo du in der Nase popeln, singen, schreien darfst, Wutausbrüche von unschätzbarem kathartischen Wert im abgesicherten Modus. Du kannst und darfst aufs Steuerrad eindreschen, Schimpfkanonaden vom Stapel lassen, ungestraft den Stinkefinger ausfahren. Musst auf deinem Ärger nicht sitzen bleiben, im wahrsten Sinne des Wortes, sondern raus damit. In der Einengung des Verkehrsstaus, die Auflösung deines Aggressionsstaus. Mitten in der Freiheitseinschränkung findet die Befreiung statt. Alle Dämme brechen. Und zugleich wird, was da losströmt, kanalisiert. In der schützenden Abkapselung. In diesen eigenen abgerundeten 4 Wänden, wo man lospoltern kann, ohne dass das Objekt der Hassbegierde auch nur ein Wort verstünde. Überhaupt, Mann, genieß es. Der Stau ist ein fantastisch spannungsfreier Zwischenraum. Zwischen Zuhause und Büro, zwischen Terminen und Deadlines. Ein Übergangsraum, in dem du jeder Macht enthoben bist, den du nicht verkürzen, nicht beschleunigen kannst. Spaßbremse Nummer 4. Heimat ist Geschwindigkeit. Stop and go. Ihr Radionavi prescht vor, inszeniert ein hochmodernes Verkehrsmodellprojekt auf deutschen Autobahnen. Tempo 30 auf allen Strecken. Karl, das Chausseegespenst, schnob die Chaussee entlang. Hinter uns hupte ungeduldig ein schwerer Buick. Er holte rasch auf. Bald lagen die Kühler nebeneinander. Der Mann am Steuer sah lässig herüber. Sein Blick streifte von oben herab unseren ruppigen Karl. Dann wendete er sich ab und hatte uns schon vergessen. Ein paar Sekunden später musste er feststellen, dass Karl sich immer noch auf gleicher Höhe mit ihm befand. Er rückte sich etwas zurecht, blickte uns amüsiert an und gab Gas. Aber Karl wankte nicht. Wie ein Terrier neben einer Dogge hielt er sich weiter klein und flink neben der strahlenden Lokomotive aus Nickel und Lack. Der Mann fasste das Steuerrad fester. Er verzog spöttisch die Lippen und trat so kräftig auf den Gashebel, dass der Auspuff zwitscherte wie ein Feld voll Lerchen im Sommer. Doch es nutzte nichts. Er kam nicht vorbei. Wie verhext klebte Karl hässlich und unscheinbar an seiner Seite. Der Mann starrte erstaunt zu uns herunter. Dann gab er Vollgas. Erich Maria Remarque, 1938. Ich habe selber einen Flitzer, ein Z4-Coupé. Wenn man auf die Autobahn auffährt, ist man der Erste, der weg ist, wo die anderen nicht hinterherkommen. Irgendwie macht das Spaß und ja, es ist eigenartig, ich würde es gerne wissen, was das Freudige dran ist. Aber irgendwie ist es ja toll. So als Ersatzdroge für irgendwas, was sonst fehlt? Keine Ahnung, also ich hoffe nicht. Sie befinden sich auf der Standspur. Das ist kein straßenverkehrsordnungskonformes Verhalten. Wenn Sie sich entspannen wollen, wählen Sie bitte den nächsten Stau. Gas zu geben, dann zu merken, wie das Auto sich an die Straße heftet, wenn man in den Sitz gepresst wird und dann geht es auf einmal ab und man ist frei. Das ist toll. Die Bäume, wie sie an einem vorbei fitschen, flattern. Also es ist ja auch so, dass alles durchgeschüttelt wird, also eine ganz komische Mischung aus ganz angenehmen und ganz unangenehmen Gefühlen. Weil es Spaß macht. Bei der 200 ist man ja schnell. Ist natürlich bei 260 hört er auf. Es ist ja auch gar nicht immer die Endgeschwindigkeit, sondern die Beschleunigung, die der hat. Und wenn du da einen Ticken zu schnell unterwegs bist, dann kommt es halt auch schon mal zu Abflügen. Der Kitzel beim Verlust der Bodenhaftung, beim Überwinden von Reibung und Schwerkraft. Zack, der Physik ein Schnippchen geschlagen. Dieses fast reibungslose Gleiten durch den Raum, ja. Der Mann am Steuer des Buick hatte die Lippen zusammengepresst, saß vorgebeugt da. Plötzlich hing die Ehre seines Lebens davon ab, um keinen Preis gegen den Kläffer neben sich klein beizugeben. Wir dagegen hockten scheinbar gleichgültig auf unseren Sitzen. Der Buick existierte für uns gar nicht. Köster blickte ruhig auf die Straße, ich schaute gelangweilt in die Luft. Und Lenz las Zeitung. Ein paar Minuten später blinzelte Köster uns zu. Karl verlor unmerklich an Tempo, die breiten, blinkenden Kotflügel des Buicks drückten sich an uns vorbei. Der Auspuff donnerte uns blauen Qualm in die Gesichter. Allmählich gewann er ungefähr 20 Meter, der Besitzer grinste offenen Triumph. Im selben Moment machte Karl einen Sprung. Der Kompressor pfiff los, Karl kam unaufhaltsam, holte alles wieder auf und zog davon, starren vor Schmutz mit wehenden Kotflügeln, ein siegreicher Dreckfink. Indes? Von den knapp 13.000 Kilometern Autobahn in Deutschland ist, nach Angaben des ADAC, fast ein Drittel dauerhaft oder zeitweise mit einer Geschwindigkeitsbegrenzung belegt. Die Geschwindigkeit ist nicht maßgebend. Also, obwohl man hier und da dann halt doch eben etwa ein Ticket erwischt. Ja, das ist dann etwas schmerzlich, aber man muss es halt dann berappen. Nach wie vor sind die mit Abstand meisten Delikte, die in der Verkehrssünderkartei in Flensburg archiviert werden, Geschwindigkeitsüberschreitungen. Jedes Jahr werden über 4 Millionen männliche Verkehrsdesperados geblitzt. Und etwa 1 Million Frauen. Spätestens im Stautrauma aber verraucht der Geschwindigkeitsrausch. Der erkenntnisschwangere Spruch »Du stehst nicht im Stau, du bist der Stau« ist längst zur Plattitüde verkommen, so selbstverständlich wie das Auto selbst. Dann hat man die individuelle Freiheit, die man gerade damit gewonnen hat, dass man sich ins Auto gesetzt hat, wieder verloren, denn man kommt auch nicht raus aus dem Stau. Man kann nicht umkehren, man kann nicht aussteigen, man kann nicht irgendwie abbiegen oder so, sondern man steckt fest und muss einfach warten, bis es sich auflöst. Man ist in der Zeit auch zurückgeworfen, ja. Der Genuss, dass die anderen im Stau stehen, ist doch unglaublich, oder? Wenn ich sehe, dass auf der anderen Seite die Leute im Stau stehen auf der Autobahn, das ist schon eine gewisse Art von Befriedigung irgendwie. Ah, die haben Stau, aber ich nicht. Das ist Schadenfreude pur. Das befreit alle Schlechtigkeiten des Menschen, kommen auf einmal heraus und werden ausgelebt. In NRW, einem der verkehrsreichsten Bundesländer, beträgt die durchschnittliche Kfz-Fahrgeschwindigkeit 31,6 Stundenkilometer. Warum also nicht Tempo 30? Flächendeckend und überall. Dann würde ich lieber Fahrrad fahren. Also finde ich ganz schrecklich. Langsames Autofahren finde ich unglaublich langweilig und ermüdend. Obwohl du haargenau weißt, dass du geradewegs in den Stau fährst, fährst du jeden Tag unverdrossen wieder auf die gleiche Autobahn auf. Manövrierst dich immer wieder sehenden Auges in den Stau, beseelt von dieser fadenscheinigen Hoffnung, dran vorbeizukommen am Stau, als Einziger. Auf jeden Fall lockt hinterm Stau die Gewissheit, gleich bist du frei, der ungebundenste Asphaltdesperado unter der Sonne. Denn noch darf man auf Deutschlands Straßen alles geben, was unter der Motorhaube steckt. Sollte der Stau jemals ein Ende haben, hey, dann gib Gummi. Dein gewundener Dunststreifen friert sofort auf der Fahrbahndecke fest, die hinter deinen heißen Reifen nur kalt, eiskalt sein kann. Spaßbremse Nummer 5. Also mein Onkel ist ein begabter Kapitalist und möchte gerne allen zeigen, wie viel Geld er denn hat. Und da ist natürlich das Auto das erste Anzeigemittel. Also er hat eine Familie und er wollte auf keinen Fall ein familientaugliches Auto. Okay, dann ist er los und jetzt hat er einen Audi A5, das schickste und neueste Modell, das es gibt, in Schwarz mit allen möglichen Lichtern und Lämpchen und Elektronik und... Das ist Schrott, ey. Die Farbe passt nicht, die Scheinwerfer passen nicht, die LED-Dinger sehen aus, als wenn sie vom Aldi kommen. Die Außenspiegel sehen wieder hingeschissen aus, da war der Designer besoffen. Jetzt mal ganz im Ernst. Aber wenn man jetzt ein bisschen weiter in die Zukunft guckt, kann ich mir vorstellen, dass sich das vollkommen ablösen wird und es ist nicht mehr so wichtig, dass man das selber, das Fortbewegungsmittel, besitzt. Wir erleben ja diese unglaubliche Entkopplung von Besitz und Nutzen in unserer Zeit. Die Funktion ist mir wichtig. Ich will halt jetzt von Pankow nach Friedrichshain. Aber der Besitz war ein zufälliges Element, was dazugehörte früher. Und das kann ich jetzt abkoppeln und das spart Geld. Es ist ökologischer, den Besitz nicht mehr zu haben. Und insofern wertet das natürlich auch das Auto ab, weil diese Freiheit des Fahrens nicht mehr verbunden ist mit dem Besitz. Vielleicht, auch wenn er dir noch so auf die Nerven geht, vielleicht brauchst du den Stau, um dir endlich die Muße zu verschaffen, die du dir ansonsten im Eifer der Alltagsgefechte nicht gönnst. Indem dich der Autobahnstillstand zur Ruhe zwingt, gewinnst du genau die Zeit, die du im Sinne der Vorwärtsbewegung verlierst. Der Aufenthalt im Stauraum gewährt dir die Gnade der Kontemplation. Und auch nicht schlecht, jeder ist im Stau gleich. Egal wie schick, wie PS-stark die Karosse, endlich die klassenlose Gesellschaft. Hey, Moment mal, das war dieser grasgrüne Cinquecento. Das ist der, weg da, bahnfrei. Bitte fahren Sie in 300 Metern ab. Auf dem Parkplatz dort serviert Ihnen ein bunter Vogel die schmierigste Currywurst der Welt aus der wohltemperierten Gepäckträgerkiste seines Fahrrads. Eigentlich will ich als erstes Auto eine Schrottkarre. Spaßbremse Nummer 6. Oder vielleicht ein Ferrari. Mal gucken. In der Stadt ist natürlich jetzt die Infrastruktur so viel besser als noch vor 30, 40 Jahren. Der öffentliche Nahverkehr ist sehr gut. Vieles ist durch Fahrräder zu erreichen. Es gibt Carsharing und andere Modelle. Und deshalb ist es auch nicht mehr ganz so wichtig, jetzt zu haben. Und vor 20 Jahren, da hatte etwa die Hälfte der Studenten ein Auto. Heute ist es, glaube ich, nur noch ungefähr ein Drittel oder ein Viertel. Bei einer Umfrage in Paris und Tokio antworteten 80% der Jugendlichen, dass sie in den nächsten 10 Jahren kein Auto kaufen wollen. Also es ist nicht so, dass es mich nicht in den Fingern kitzelt. Also es macht schon Spaß. Aber ich finde das Schwachsinn. Ich brauche kein Auto. Wofür denn? Die Busse fahren ja. Dieses universelle Kommunikationsbedürfnis oder soziale Bedürfnis kann man auch befriedigen, eigentlich sogar ohne sich selber zu bewegen. Nämlich weil man telefonieren kann, weil man im Internet chatten kann und so weiter. Und das trägt auch dazu bei, dass viele Jugendliche sagen, ich bin mobil, wenn ich mein Smartphone habe. Ich kann mich mit jedem sozusagen virtuell treffen. Ich muss gar nicht mehr physisch jemanden treffen und jetzt in ein Auto steigen und irgendwo hinfahren. Indes. Der Trip auf der Datenautobahn hat seine Grenzen. Es ist was anderes, ob man wirklich vor Ort ist, den Sand zwischen den Zehen spürt oder, keine Ahnung, die Pyramiden anfassen kann, als wenn man das nur auf dem Bildschirm sieht. Wobei die Strände, die die Kids heute so ansteuern, so weit weg sind, dass sie mit dem Auto eh nicht zu erreichen sind. Ein Auto sein eigen nennen zu können, ist jedenfalls nicht mehr sonderlich erstrebenswert. Zumal in der Stadt. Nicht zuletzt deshalb auch haben die großen Autobauer in den letzten Jahren den Carsharing-Markt entdeckt. Unterhalten zum Teil eigene, markenspezifische Leihsysteme. Wir sehen das an den Nutzungsraten unserer Car-to-Go-Flotten. Das ist gigantisch hoch und das ist das Interesse daran, auch Neues auszuprobieren. Und so setzen sich bestimmte Verhaltensmuster dann auch fest. So erhofft man sich motivierende Spin-off-Effekte für die Neuwagenbestellung. Und wenn ich irgendwann später mal ganz viel Geld verdienen sollte, kaufe ich mir ein Cabrio oder vielleicht ein Ferrari. Mal gucken. 1611 Kilometer nach Süden, dann links ab und bitte 7134 Kilometer geradeaus auf der Erfolgsspur des 40. Breitengrades. Stramm gen Osten, deutsche Autos für die Welt. Wir schieben für Sie die Lärmschutzwände zur Seite. Bitte beschleunigen Sie jetzt. Bei mir muss Auto nicht nur fahren, ich will nicht von A nach B kommen, sondern ich fahre gern Auto. Und dann will ich mein Auto auch zeigen können. Den Chromglanz in den Augen, Benzin im Blut. Was früher noch Millionen von Samstagnachmittag-Autopolierern für sich reklamiert hätten, inzwischen muss man die Herrschaften suchen, die frank und frei zur automobilen Leidenschaft stehen. Muss, wie gesagt, die Nischen der Oldtimer und Autotuning-Freaks aufsuchen. Richtig hammermäßig, geil, Bombe. Mich interessieren nur Lamborghinis und Ferraris, der Rest ist mir scheiße. Ey, aber du filmst nichts, oder? So, die Männer im Speziellen, jeder dreht sich um und sagt mal, hört sich doch geil an. Richtig rührt. Zu blubbern. Der Fahrer sieht sich halt gerne hier vielleicht mit einem größeren Endo als auch starker, protziger Fahrer. Naja, und beim einen muss es laut und schnell sein, beim anderen muss es elegant sein und beim anderen soll es möglichst sportlich oder sexy sein. Ich zeige mal ein Foto, ja? Soll ich mal ein Foto zeigen? Aber nicht von meiner Ex. Die muss ich noch löschen. Wo ist mein Baby? Da ist doch mein Baby. So, das nenne ich ein Auto. Er ist fett, er ist breit, der hat einen geilen Arsch. Ist tief, der hat eine Lenkung, die so präzise wie ein Schweizer Uhrwerk, ja. Alle Frauen fliegen drauf und verlassen mich darauf. Die Auspuffanlage habe ich mir umgebaut von den F430 GT Ferrari, ja. So, ist jetzt kein Witz, ne? Die Räder sind auch ein Ferrari, das ist alles so umgebaut worden. Wir Menschen haben diese Empathiefähigkeit und wenn sich ein anderer Mensch stößt, dann zucken wir manchmal selber zusammen. Und das ist so ein sensibles System, dass es manchmal sozusagen übers Ziel hinausschießt, sodass Leute, wenn sie eine emotionale Beziehung zu einem Gegenstand aufbauen, zum Beispiel zu ihrem Auto, wirklich das selber am eigenen Leib spüren, wenn das Auto einen Kratzer bekommt, ja, oder wütend werden, als sei ein Familienmitglied jetzt angegriffen worden. Und dazu gehört auch dieses Namengeben, also dieses, die Welt zu kontrollieren, indem man sie benennen. Da gebe ich einen Namen und dann gehört sie mir. Das ist meine Insel, ich habe sie erobert. Ja, gucken Sie das Ding doch nochmal an. Ja, geil, oder? Da kriege ich selber eine Latte. Ja. Früher, die haben halt noch richtig Autos gezeichnet. Das waren noch richtige Künstler. Die haben einfach mal Schönheit skizziert, wollten halt eine Silhouette auf die Straße bringen. Spaßbremse Nummer 7. Heutzutage sind die Autos ja alle gleich. Und die Lautstärke ist ja alles reduziert heutzutage. Es muss ja leise sein heutzutage. Das war früher nicht so. Ich finde es noch schön, wenn es ein bisschen dröhnt. Ich brauche da kein Radio, sondern ich habe lieber den Lärm um mich. Je seltener etwas ist, je besonderer, desto mehr kann man dem auch einen ganz besonderen Wert beimessen. Das sehen wir bei seltenen Autos dann. Diese Kontaktmagie, ja, also dieses, man weiß, dieses eine Modell ist da und da hergestellt worden und das gibt es nur einmal und ich bin da jetzt so nah dran, ich kann es anfassen, also dieses Einzigartige. Dabei strahlt die Aura des Alleinstellungsmerkmals weit übers Heiligsblechle hinaus. Die Einzigartigkeit des Autos färbt auf seinen Besitzer ab. Je mehr ich bestimmte Dinge habe, desto mehr verhalte ich mich auch so, ja, also ich kann mir auch vorstellen, dass man in den Oldtimer anders einsteigt. Da zieht man sich vielleicht auch anders an. Im Anzug bewegt man sich anders. Und so gibt es auch diesen Rückbezug, dass Artefakte uns in unserem Handeln wiederum auch beeinflussen. Die Betonstraße leuchtete hellgrau vor uns auf. Es regnete nur noch ein wenig, aber die Tropfen schlugen mir wie Hagelkörner ins Gesicht. Das Brausen des Motors schlug durch meine Arme in meinen Körper. Ich spürte die Maschine und ihre Kraft. Die Explosionen der Zylinder erschütterten die dumpfe Starrheit meines Schädels. Die Kolben hämmerten wie Pumpen durch mein Blut. Und plötzlich rutschte ich in das Donnern der Maschine hinein. Wagen und Körper wurden eins, eine einzige Spannung. Ich war nur noch Fahren und Rasen, besinnungslos gleichzeitig und mit höchster Aufmerksamkeit. Remarque 1938. Du heftest dich an die grüne Blechbocke mit dieser Braut drin. Sämtliche krisengebeutelten Schleicher sind dir sowas von egal. Du pendelst durch den Stau im Tunnel wie eine Flipperkugel, tippst mal funkenstiebend an die Leitplanke, rutschst mal gummirauchend entlang der Bordsteinkante, wirbelst zwischen den genervt gelangweilten Leerlaufkarren durch, immer auf der Suche nach dem Kopf der Schlange, bevor sie sich in den Schwanz beißt. Du willst nach vorn, ganz nach vorn, die Pole Position. Die gehört dir, allein dir, ganz allein, denn hey, du bist sowieso der Schnellste. Aber Mist, du steigst voll in die Eisen Stop and Go, hängst immer noch fest in der rauen Straßenverkehrswirklichkeit und der froschgrüne Flitzer muss irgendwie durchgeflutscht sein, nichts mehr von zu sehen. Der Stau flüstert dir das Paradoxon der Autobahn ins Ohr. Im Stillstand erfährst du, wie herrlich es sein kann, frei fahren zu können. Dass es noch richtig brummt und dass es ein bisschen raucht und dass es ein bisschen stinkt. Das Abenteuer im Stile von, komm ich an? Die Nicht-Zuverlässigkeit von diesen Fahrzeugen, das kann das bei Ausfahrten noch spannend machen. Und natürlich schraube ich ja, soweit ich kann, ohne dass ich Mechaniker bin, wohlverstanden. Das sind so die Autoflüsterer. Also Teile von Motoren, von Oldtimern von 1920, 1930, die haben zum Teil ein Niveau, was heute schwierig ist, auch wieder zu erreichen und herzustellen. Also da ziehe ich meinen Hut, wenn ich denke, was die noch für Maschinen und Einrichtungen hatten. Thomas Metzger, Motorenrestaurateur. Das waren Künstler. Man muss sagen, man hat nicht diese Vielfalt gehabt, wie man sie heute hat. Natürlich gab es viel mehr Automarken und Motorenmarken, aber trotzdem das Fachwissen und das technische Know-how, das war eigentlich konzentrierter. Die einzelnen Bestandteile und Elemente waren weniger ausdifferenziert, was sich gründlich, sowas von gründlich geändert hat. Spaßbremse Nummer 8. Die Maxime aus den Kinderjahren des Autos, dass es sich dabei um eine Maschine handelt, die der Automobilist versteht, diese Maxime wurde in den letzten 10, 15 Jahren endgültig über Bord geworfen. Spätestens seit die digitale Diagnostik eingeführt wurde, blickt kein Normalsterblicher mehr durch. Vor der Barriere dieses neuen Herrschaftswissens der Facheliten kann der samstägliche Autofrickler nur kapitulieren. Soll er auch. Damit die Autohäuser wenigstens durch die angeschlossenen Werkstätten ihr Minus ein bisserl ausbügeln können. So ist alles, was unter der Motorhaube sein Wesen und Unwesen treibt, zur Blackbox geworden. Vorsicht! Raubtier spritzt ins Publikum. Spezialschrauben, Spezialwerkzeuge, Spezialmaschinen, spezielle Drehmomente, Montage unter Druck. Und völlig hoffnungslos wird's im Bereich der Autoelektrik. Um die defekte Beleuchtung des Zigarettenanzünders wieder fit zu bekommen, muss man das gesamte Armaturenbrett inklusive Mittelkonsole ausbauen. Das Auswechseln irgendwelcher Bausteine, das ist die Kunst, die dem Kfz-Mechaniker noch geblieben ist. Indes, welcher Finanzberater, Kommunikationsdesigner, Systemadministrator möchte sich noch samstags für den Ölwechsel und das Auto legen? Bitte biegen Sie von der Überholspur aus links ab. Wählen Sie sodann aus dem reichhaltigen Depri-Angebot des Autobahnkinos Ihren Lieblingsstreifen. Die quer über die Fahrspuren gespannte Leinwand wird die schwärzesten Bilder das Laufen lehren. Spaßbremse Nummer 9. Kant. Immanuel Kant. Wenn hätte Kant auf jeden Fall einen Chauffeur gehabt. Aber ob er überhaupt ein Auto gefahren wäre, ist zweifelhaft. Wahrscheinlich hätte er in den Jugendjahren Spaß gehabt am Autofahren, weil er auch ein sehr lustiger und sehr geselliger Mensch war. Also der hat auch jeden Abend woanders bei eingeladen zum Essen. Ich glaube schon, dass er, wenn es solchen Luxus damals gegeben hätte, glaube ich, hätte ihn schon genutzt. Als rational denkender Mensch und Philosoph könnte ich mir vorstellen, dass er zum Beispiel mit einer B-Klasse fährt. Kompaktvan mit hohem Einstieg. Aber als er dann ein bisschen älter geworden ist und wirklich nur darauf bedacht war, seine Gesundheit zu erhalten, weil er seine Werke noch zu Ende schreiben wollte und seine Gedanken ganz, ganz schnell irgendwie mitteilen wollte, bevor es dann zu spät ist, wäre er vielleicht doch vom Autofahren abgekommen und hätte was anderes gemacht. Also ich könnte es mir ohne Auto nicht vorstellen. Das wäre für mich eine enorme Einschränkung der Lebensqualität. Aber wenn man jetzt ein bisschen weiter in die Zukunft guckt, vielleicht nicht 10, 20 Jahre, sondern mal so 50, 100 Jahre, kann ich mir vorstellen, dass es gar nicht mehr Autos in diesem Sinne gibt, dass es viele Möglichkeiten gibt, sich zu bewegen. Multimodale Mobilität. Ich fahre morgen zum Beispiel nach Köln und ich fahre mit dem Zug und ich weiß, es sind 2 Stunden und 10 Minuten, ist ja unglaublich schnell. Und ich habe Möglichkeiten zu arbeiten, zu lesen, mich zu entspannen und was auch immer. Flexibilität innerhalb der Verkehrssysteme hat nichts damit zu tun, dass ich die individuelle Mobilität und das Fahrzeug damit verrate. Verrät der Leiter der Daimler Ideenschmiede. Unsere kleine Truppe Business Innovation, die haben vor 12 Monaten Movil als App erfunden. Ich gebe ein, ich bin hier in Stuttgart unter Türkheim, möchte von hier nach Frankfurt, ich weiß nicht wohin. Und dann gucke ich auf die App und dann empfiehlt der mir, fahre mit der Bahn und steige dann vielleicht auf ein Mietfahrzeug oder sonst irgendwas um. Also diese Art von verbinde unterschiedliche Verkehrssysteme miteinander, finden sich in dieser App wieder und wo wir natürlich daran arbeiten, dass sie auf die Art und Weise sich dann auch die Fahrkarte da kaufen können. Ich finde das hochattraktiv. Der Autobauer, mag man denken, schaufelt sich sein eigenes Grab, indem er eine App entwickelt und auf den Markt schmeißt, bei der andere Verkehrsmittel empfohlen werden. Indes? Jemand, der diese App benutzt, ist noch lange nicht davor gefeit, sich ein neues Auto zu kaufen. Im Gegenteil, wir setzen eigentlich darauf, dass er sagt, Mensch, die bieten das an. Tolle Geschichte, toller Laden. Haben ja offensichtlich auch ganz gute Produkte, gucke ich mir mal an. Ein früher Chef von uns hat immer gesagt, was du nicht verhindern kannst, musst du begrüßen. Hey Mann, du schießt mit deinem Vehikel raus aus dem Stau, lässt die nächste Starrenkastenstaffel lässig abblitzen, klebst an der Windschutzscheibe und verfolgst dieses rasante Roadmovie, das die Welt da draußen immer mehr verschwimmen, verschwinden, zum Unraum, zum Niemandsland werden lässt. Und auch du selber wirst zum Dunststreifen, wirst unsichtbar auf dem Weg raus ins Raumlose. Richten Sie den Blick bitte nach rechts, nach links. Sie sehen das Gleiche, stimmt's? Überall das Gleiche. Der tiefer gelegte bleiche Betonkorridor. Schallschutzwände ohne Ende. Aber Sie sind ein aufgeklärter Mensch. Sie haben Verständnis dafür, dass Sie nichts mehr zu sehen bekommen von der Welt. Spaßbremse Nummer 10. Und die Erfahrung hat uns immer gelehrt, dass Gott sei Dank Menschen brillante Ideen besitzen und Dinge weiterentwickeln. Und ich bin felsenfest davon überzeugt, dass wir in 10 Jahren neue Themen haben, was das Thema autonomes Fahren anbelangt, was den Antrieb anbelangt oder. Also an der Stelle wird das Erfinden nicht aufhören, glaube ich, niemals. Wobei sich die brillanten Ideen in den Entwicklungsabteilungen und Vorentwicklungsabteilungen der Autokonzerne doch ziemlich im Kreis zu drehen scheinen. Was beim Funkenflug der Innovationsideen in den letzten Jahren herausgekommen ist, ist zum einen das Elektroauto, das sich bislang bekanntlich als echter Flop ausnimmt. Der Marktanteil elektrischer Kfz macht im Jahr 2013 knapp 0,1% aller verkauften Fahrzeuge in Deutschland aus. Indes angeblich gibt's dort Bewegung. Obwohl die vollelektrischen Fahrzeuge immer noch erheblich mehr kosten als die herkömmlichen, deutlich langsamer sind, nur ein Fünftel der Reichweite vorweisen können und 100-mal so lange zum Tanken brauchen, sollen bis Ende 2014 laut Ankündigungen der Hersteller 16 neue Modelle auf den Markt geschickt werden. Und man hofft, die Elektromobilität zusätzlich dadurch anschieben zu können, dass man die Carsharing-Flotten mit Elektrofahrzeugen bestückt, um so den potenziellen Kunden das Wasser im Munde zusammenlaufen zu lassen. Ansonsten indes scheint man sich in den Entwicklungs- und Vorentwicklungsabteilungen eher mit der bangen Frage zu befassen, wie man das konventionelle Auto retten kann. Und man verfällt auf die Ausstattung mit Zugaben, die, wie gesagt, das Fahren zum Wellness-Event machen oder auf solche, die das Auto mehr und mehr automatisieren. Stop and Go, Ihr Radionavi, lässt den grauen Tunnelblick hinter sich, übernimmt das Steuer, durchbricht den Betonwall und rast mit Ihnen und Ihrer alten Nähmaschine hinaus in die Zukunft. Spaßbremse Nummer 11. Also mein Onkel ist ein begabter Kapitalist. Jetzt hat er einen Audi A5. Da gibt es zum Beispiel einen Bildschirm, da sieht man das Auto. Und wenn man dann einparkt, dann piept es ganz, ganz schnell, wenn man an der einen Stelle ein bisschen zu nah an einem anderen Auto steht oder was auch immer. Und das ist einfach top, ja, wenn ich als Manager im Auto sitzen kann und sage, ja, ich habe hier meinen elektronischen Fahrer, ich muss eigentlich nur noch auf den Knopf drücken und da fährt das Auto schon. Ich muss überhaupt nichts mehr machen. Pilotiertes Fahren. Fast 30 Sensoren sind im Spiel, die das gesamte Umfeld des Fahrzeugs im Blick haben. Damit kann Audi die Einparkhilfe so weit treiben, dass sie sogar das Kurbeln am Lenkrad übernimmt. Selbst eine extrem enge Parklücke im Visier kann der Fahrer locker aussteigen, letzte Anweisungen per Funkschlüssel oder per Smartphone erteilen und dann zusehen, wie seine Luxuskarosse, ohne anzuecken, einparkt. Diese Einparkkunstvernichtungsmaschine soll mit dem nächsten A8 eingeführt werden, der 2015 erwartet wird. Weitere Extras sind Spurwechselassistent, 564 Euro und Fahrdynamikpaket mit adaptivem Wankausgleich, 2985 Euro. Außerdem ACC Stop and Go sowie Night Vision und Head-Up Display. Beschwärmte Autobild bereits im Jahr 2007 ein Allradmodell von BMW. Tempomaten, die eine kontinuierliche Geschwindigkeit aufrechterhalten. Electronic Stability Control, ein elektronisch gesteuertes Fahrassistenzsystem, das durch gezieltes Abbremsen einzelner Räder dem Ausbrechen des Wagens entgegenwirkt. Mit Antriebsschlupfregelung und elektronischer Bremskraftverteilung. Auf automatische Systeme, die einen gleichmäßigen Abstand zum vorausfahrenden Fahrzeug halten, setzt insbesondere die Luxusklasse. In der Mercedes S-Klasse beispielsweise soll der Stauassistent zukünftig nicht nur Abstand halten, sondern auch lenken können. Eine Doppelkamera hinterm Innenspiegel erkennt Fahrbahnmarkierungen sowie vorausfahrende Fahrzeuge und hält das Auto in der Mitte der Fahrspur. Dabei schaltet sich die Staufolgeautomatik aus Sicherheitsgründen nach 15 Sekunden ab, wenn der Fahrer die Hände nicht mehr am Steuer hat. Dass sich der Wagen komplett alleine steuert, ist gesetzlich verboten. Gottlob. Zumindest einstweilen. Darüber hinaus erfassen die Stereokamera und Radarsensoren gefährliche Kreuzungsverkehre und bringen das Gefährt im Notfall zum Stehen. So, proklamiert der Hersteller, ließe sich fast ein Drittel aller Kreuzungsunfälle mit Personenschäden verhindern. Doch damit nicht genug. Die Zukunft gehört der Fahrzeug-Fahrzeug-Kommunikation. Dabei können Fahrzeuge über elektronische Deichseln aneinander gekoppelt werden. Trucks etwa, auf den langen Überlandstrecken in den USA. Das Geschwindigkeit halten, das Bremsen und Beschleunigen werden vom Vordermann automatisch abgeguckt. Solche Sachen als Verkehrsmodelle der Zukunft zu deklarieren, halte ich für völlig utopisch. Wenn man sich in sein Auto setzt, möchte man sich da nicht in irgendeine Schlange einreihen. Und das Fahren wird derart sterbenslangweilig, dass man den Fahrer von der Entlastung entlasten muss, indem man ihn anderweitig herausfordert und unterhält. Und was läge da näher, als ihn endlich mal im E-Mail-Account aufräumen, Telefonate erledigen, Excel-Tabellen rauf und runter rechnen zu lassen? Bleibt indes zu hoffen, dass der Fahrer sich durch all die munteren Add-ons nicht allzu sehr ablenken lässt vom eigentlichen Geschäft des Fahrens. Dass er zumindest den Zeitpunkt nicht verpasst, wo er dem Autopiloten in die Parade fahren muss, bevor sich die ganze Herrlichkeit um den Baum wickelt. Und es ist toll, wenn sich alles von selber einstellt und ich muss mich nicht mehr umdrehen, das piept dann einfach für mich. Gleichzeitig mögen wir es aber auch in Kontrolle zu sein, ja? Direkt kausal in die Welt eingreifen zu können. Ja? Das Steuer kann ich ja nach rechts und links ziehen, ich kann ja selber bremsen. Das ist auch irgendwie ein wichtiges Element. Ich persönlich würde sagen, ich fände es überhaupt nicht schlimm, wenn ich wüsste, es gibt ein ausgereiftes System, das mich mit einem Autopilot vollkommen sicher irgendwo hinfährt. Dann wäre das mir relativ egal, ob ich da selber noch am Steuer was machen muss oder nicht. Ich würde mich denen dann auch anvertrauen. Die ICEs heute und viele Flugzeuge bewegen sich ja schon fast ganz automatisch. Da sitzt zwar noch einer drin, aber wahrscheinlich ist der dann hauptsächlich dafür da, dass die Menschen das Gefühl haben, da steuert noch einer. Aber vermutlich ist es jetzt schon sicherer, wenn Menschen gar nicht mehr oder so ganz wenig nur noch eingreifen, nur noch in den Notsituationen. Indes, da besteht ein feiner Unterschied. Im ICE werde ich gefahren, im Auto fahre ich, möchte ich der Fahrer sein. Jedenfalls war das seit nunmehr 127 Jahren so. Es ist nicht zu fassen. Der Stau ist klebrig wie läufiger Camembert. Will sich partout nicht auflösen in Wohlgefallen. Du lässt als Gegenmittel flirrende Traumbilder vom Aufbruch in die Gefilde der Schwerelosigkeit aufziehen. Vom Wegkommen, Entkommen von überall nach überall, einfach göttlich. Was dagegen ist ein profaner Stau? Denkst du noch, bevor du begreifst, dass du die Auflösung des Staus verpennt hast? Wenn im Zeichen der neuzeitlichen Technik das Auto zunehmend autonom fährt, der Fahrer zum Beifahrer wird, der im Extremfall noch eingreifen, sein Veto einlegen kann, dann fragt sich doch, ob durch die Autopiloterei das Auto noch unattraktiver wird, weil man als Fahrer immer mehr von der mühsam durch Führerschein und Fahrzeugerwerb ergatterten Macht wieder abgibt. Der Fahrer entmündigt, das Auto seines eigentlichen Zaubers beraubt. Möchte ich, dass das alles aus meiner Hand entrissen wird, ja? Also irgendwo wird ja dann die Freiheit, die man als Fahrer vielleicht braucht und sich gönnt, die wird einem genommen. Und ich kann sie im Zweifelsfall ausschalten, das heißt, ich trete einmal auf die Bremse und das ganze System ist auf Null gestellt und ich fahre so, als ob es die Systeme als solche nicht gäbe. Bezahlen jedoch muss der Autokäufer besagte Systeme, samt ihrer Entwicklung. Mag er sie noch so entschieden auf Null stellen. Diese Autopilotsysteme dürfen getrost als Vorstufe zur Vollautomatisierung betrachtet werden. Vermutlich wird es noch ein paar Jahre dauern, nach Einschätzung des Technologiekonzerns Bosch etwa 10 Jahre, bis computergesteuerte Autos der Regelfall auf den öffentlichen Straßen sind. Wir können uns leicht vorstellen, dass es irgendwann mal richtige Roboter gibt, die vollkommen autonom einen Menschen von A nach B bringen und vielleicht können die alles. Vielleicht können die fahren, fliegen, tauchen, können sich in der Form verändern. Vielleicht wird es nicht mehr so aussehen, wie es heute mit 4 Rädern und einem Verbrennungsmotor und dass wir selber den Gang einlegen. Die Mobilität als menschliche Universalie wird bleiben. Man will reisen, man will sich bewegen. In den USA sind computergesteuerte Autos von Google bereits rund 500.000 Kilometer unfallfrei auf öffentlichen Straßen gefahren. Passt doch. Das Auto als Suchmaschine. Auf der Suche womöglich nach sich selbst. Ist es doch gerade dabei, Automobil gegen Autonom auszutauschen, seinen Fahrer abzuschaffen und sich zu verselbstständigen als Fortbewegungskapsel mit Wellness-Schnörkeln. Hey, hey, hey, der froschgrüne Cinquecento, die dunkle Schönheit am Steuer, tatsächlich oben auf der Brücke. Was war das, Essen-Krei? Wo ist die nächste Abfahrt? Du musst runter von der Autobahn, mit und ohne Stau. Sie haben Ihr Ziel erreicht. Thank you for traveling with Stop and Go, Ihr persönliches Radionavi. Ich glaube an das Pferd. Das Automobil ist eine vorübergehende Erscheinung. Kaiser Wilhelm II. Auto ist out. Vom Aussterben eines Statussymbols. Ein Feature von Ulrich Land. Mit Barbara Philipp, Wolf Anjol, Susanne Reuter, Roland Görschen, Maja Bothe und dem Autor. Ton und Technik Wolfgang Rixius und Anna Deim. Regie Thomas Wolferts. Redaktion Klaus Pilger. Produktion Deutschlandfunk 2013.